eigenes Land. Unsere Rechte längst abmarkant. Ab und zu, ja, da finden wir sie. Und verstehen, das werden sie nie. Nationalismus heute nicht mehr gefragt. Von den Roten längst totgesagt. Wir werden uns damit nicht abfinden. Sondern treu für unsere Heimat kämpfen. Von allen gehasst, an dieses System nicht angepasst. Stattdessen stehen wir für unser Land ein. Der Sieg wird am Ende unser sein. Als Genet bist du nur geächtet, gehasst, verbannt. Und entrechten seine Meinung, das soll nicht sagen, das werden sie nicht vor Gericht verklagen. Ausgestoßen, verlacht und missverstanden, ich jeden Tag die Dreck behandeln. Wir werden uns damit nicht abfinden, wir lassen uns nicht von ihnen beschimpfen. Von allen gehasst, an dieses System nicht angepasst. Es sollte stehen wir für unser Land ein. Der Sieg wird am Ende unser sein. Mit russigen Lügen und gefälschten Berichten. Die Medien stacheln doch nur auf. Zur Rechtsverlegung bleibt keine Chance. Rücksichtslos wird die Wahrheit verbogen. Unser Kult in den Dreck gezogen. Wir werden uns damit nicht abfinden, sondern weiter für die Wahrheit kämpfen. Von allen gehasst, an dieses System nicht angepasst. Es soll verstehen wir für unser Land ein. Der Sieg wird am Ende unser sein.